bin Gedanken, Oma. Ins Koma, ich ficke deine Oma. Ins Koma, ich fick deine Oma, ich fick. Ich fick deine Oma, ich fick. Ich fick deine Oma, ich fick. Und wenn deine Oma tot ist, fick ich eben deinen Opa.